Stimmt. Am Sonntag in einer Woche sind Kommunalwahlen. Die Stadt hängt voller Wahlplakate. Sicherheit? Nur mit uns! Mit seinem roten Sportwagen fährt Carsten Zara 3 Meter. Dann muss er wieder bremsen. Keine Toleranz für Kriminelle! Carsten Zara hat keine Ahnung, wie mir diesmal seine Stimmen geben soll. Jugendkriminalität stoppen! Wenn man genau hinsieht, versprechen sowieso alle das Gleiche. Der Detektiv gähnt. Diesmal ist Sicherheit das große Thema. Bei den letzten Wahlen waren es die Verkehrsprobleme. Na und? Hat sich denn etwas geändert? Er fährt 2 Meter und bremst. Man steht heute noch genauso im Stau wie damals. Naja, so kann man beim Fahren wenigstens Zeitung lesen. Ist er der Feuerteufel? Der Artikel im Abendkurier enthält wenig echte Informationen. Politiker und Polizei werden kritisiert. Von einer Brandserie ist die Rede und von einem starken Anstieg der Jugendkriminalität. Verängstigte Bürger kommen zu Wort, die Angst um ihr Leben haben und nachts nicht mehr aus der Wohnung gehen wollen. Immerhin erfährt Carsten Zara, dass der zuständige Polizeibeamte Walter Hoppe heißt. Er greift zum Handy und drückt eine Kurzwahltaste. Sekunden später meldet sich eine fröhliche Stimme. Gastel, grüß Gott! Hauptkommissar Andreas Gastel von der Kripo München ist ein guter Freund von Carsten Zara. Andi gab ihm manchmal Informationen, die man sonst nicht so einfach bekam. Hallo, ist da die Kriminalpolizei? Fragt der Detektiv und versucht, seine Stimme möglichst fremd klingen zu lassen. »Hier spricht der Feuerteufel. Ich will 50.000 Euro, sonst zünde ich das Polizeipräsidium an.« »Gib dir keine Mühe, Carsten«, tönt es lachend aus dem Lautsprecher. »Ich hab deine Stimme sofort erkannt. Du willst mal wieder was wissen, stimmt's?« »Stimmt«, antwortet Zara. »Walter Hoppe, dein Kollege.« »Der Brandfahnder?« »Kannst du mir einen Termin bei ihm besorgen?« »Warum? Willst du Tipps für einen Versicherungsbetrug?« »Genau. Ich möchte mein Auto anzünden.« »Vergiss es. Dafür kriegst du keinen Cent mehr.« »Hey, pass auf, was du sagst«, protestiert Carsten Zara. »Mein Alpha Spider ist ein echter Oldtimer.« »Na gut, ich werde den Herrn Kollegen mal fragen, ob er Zeit für dich hat.«